giornata, il nostro convegno, con la relazione del professor Pachowski, Spekmittelantische Eschatologische Eresie im Deutschen Reich. Pregherei il professor Pachowski di voler seguire la nostra prassi facendo una brevissima autopresentazione, anche se, se sappiamo chi è. Sì. Ist das verständlich? Okay. Ist es so besser? Ja, wesentlich, ich höre das schon. Come il professor Mitke ha invitato, mi era un collaboratore, mitarbeiter del Monumenta Germania Historica. Da aprile di questo anno, in aprile di questo anno sono professore in Costanza come successore del Arno Forst. Il campo di mio lavoro, come non è una sorpresa, perché sono discepolo di Herbert Grundmann, è cosiddetto generalmente il campo dei movimenti religiosi e specialmente dei movimenti ereticali. Un amore recente nella storia dei giudei nel Medioevo. Il mio tema di questo giorno della escatologia giocamitica è un campo che ho visto ad ora da lontano, ma come si vede è un problema che non può evitare. Cominciamo. Spätmittelalterliche eschatologische Heresien im Deutschen Reich. Bernhard Töpfer zitiert in der Schlussbetrachtung seines grundlegenden Werkes über das kommende Reich des Friedens einen Ausspruch des gegen 1380 schreibenden Franziskaners Giovanni Dallicelle über die von joachitischen Sehnsüchten auf eine bessere Welt erfüllten Fraticellen. Costoro dicono che il mondo si dei rinnovellare e io dico che dei rovinare. In dieser pointierten Gegenüberstellung der traditionellen auf Weltuntergang und der chiliastischen auf Welterneuerung zielenden Zukunftserwartung kommen zwei Dinge treffend zum Ausdruck. Erstens, dass die spätmittelalterlichen Verkünder des Traums von einer noch auf Erden erlebbaren besseren Welt das auch von ihnen durchaus ins Auge gefasste Katastrophenszenarium des jüngsten Gerichts als bloße Durchgangsstation zum eigentlich entscheidenden Ereignis beim letzten Akt der Menschheitsgeschichte ansahen. Und zweitens, dass diese sozusagen säkularisierte Heilserwartung nicht zu vereinbaren war mit der seit Augustin gültigen christlichen Glaubenslehre, dass diese Welt, jammervoll wie sie ohnehin schon war, nur gänzlich untergehen konnte, ein idealer Heilszustand allein im Jenseits und nicht im Diesseits zu erwarten sei. Doch waren die, die den Himmel auf Erden suchten, deshalb schon Ketzer? War die Vorstellung eines kommenden Friedensreiches am Ende der Zeiten eine eschatologische Heresie? Wir werden sehen, dass sie zumeist dafür galt, zumindest in der Form, wie sie sich den Zeitgenossen darbot. Der geografische Rahmen, auf den wir uns dabei beschränken werden, wird das Deutsche Reich sein, womit das Regnum Teutonicum im mittelalterlichen Verstande gemeint ist. Der Zeitraum ist das spätere Mittelalter, worin schon eine Sachaussage liegt. Chiliastische Vorstellungen gibt es im Deutschen Reich in früherer Zeit anscheinend nicht. Und um genau zu sein, dergleichen begegnet dort, sieht man einmal von der etwas undeutlich bleibenden eschatologischen Hochstimmung der Jahrtausendwende ab, von der wir gestern hörten. Nach meiner Kenntnis gibt es derartiges erst im 14. und 15. Jahrhundert in diesem Raum, nicht früher. Wir werden dabei zu fragen haben, was waren dies für Fälle? Wie verbreitet war das Phänomen? Welches historische Gewicht kommt ihm zu? Wo lagen seine Wurzeln? und auf welchen Wegen fand es Verbreitung. Das heißt, muss man sich mit der Aufdeckung eines bloß geistesgeschichtlich-phänomenologischen Zusammenhangs begnügen? Oder kann man wenigstens bestimmte Trägerschichten derartiger Ideen identifizieren? Oder lässt sich nach Zeit, Raum und Personenkreis sogar so etwas wie ein historisch-politisches Kontinuum feststellen, in dem der Chiliasmus im Deutschen Reich Gestalt gewann? Zunächst also, was waren das für Fälle? Der Zahl nach verschwindend wenige. Wenn ich einmal von Werken nach Art der Reformatio Sigismundi absehe, wo die prophetische Erwartung der reformatorischen Tätigkeit von endzeitlichen Friedensbringern, wie jenes Friedrich von Landneuen bzw. des kleinen Geweichten des Sacer Fusillus, nicht der Sacra Pucel, so unbestimmt blieb, dass ein Häresieverdacht gar nicht erst aufkam, so sind gerade vier Fälle von leidlich gut bezeugtem Chiliasmus im spätmittelalterlichen Regnum Teutonicum aufzufinden, wo man meinte, dessen Träger zum Verstummen bringen zu müssen. Bei den bekanntesten und wichtigsten von ihnen ist sogar der Begriff Deutsch, ein wenig cum grano salis zu nehmen. Ich meine die tschechischen Favoriten mit ihrer 1421 vernichteten chiliastisch-adventistischen Richtung um Martin Huska und Petrus Kant. Bei den drei anderen Fällen sind kaum die Namen ins Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit gedrungen, und das ist nicht als Armutszeugnis für diese Öffentlichkeit, sondern als Gradmesser für den Mangel an historischer Bedeutung der Fälle selbst zu werten. Denn wer kennt schon den Franziskaner Friedrich von Braunschweig, der 1392 sichtlich unter Mitwirkung von Angehörigen der Heidelberger Professorenschaft, allerdings nicht von Historikern, in Speyer als Apostat und Heresiarch zu ewigem Kerker bei Wasser und Brot verurteilt worden ist, oder den Laien Nikolaus von Büldesdorf, den immerhin kein geringeres Gremium als das Basler Konzil 1446 als Pseudopropheten und Verführer der Christenheit sowie als hartnäckigen und unkorrigierbaren Ketzer verurteilte und wohl verbrennen ließ. Oder schließlich die Wirsberger Sekte, deren Name sich von dem Ort Wirsberg in Oberfranken herleitet, dem Stammsitz eines im Umland von Eger beheimateten Brüderpaares namens Livin und Janko, von denen der erstere, Livin, Lehnsmann des böhmischen Ketzerkönigs Georg Podjebrad, 1467 von seinem Regensburger Diözesanbischof Heinrich von Absberg zum Kerker verurteilt worden ist, indem er einige Zeit darauf starb. Viel ist das also nicht. Von einer besonderen Verbreitung des Phänomens kann man daher wohl schwerlich reden, obwohl man durchaus mit mehr als dieser knappen Handvoll Fälle rechnen darf, der Verurteilungsort auch nur im Falle der Taboriten und der Wirsberger zugleich den Wirkungsraum markiert. Friedrich von Braunschweig lehrte, bevor man ihn in Speyer fasste, in Weißenburg im Elsass, zuvor in Hildesheim und, wie das Protokoll sich ausdrückt, in anderen Teilen Sachsens. Und zu seinem Anhang zählte kein geringerer als der Dekan des Speyerer Guido-Stiftes mit zwei Vikaren. Doch nicht einmal deren Identität steht fest, und Kenntnis von dem ganzen Vorgang geben uns gerade zwei lateinische Überlieferungen und ein deutsches Fragment vom Bericht über seinen Prozess. Verglichen damit trat Nikolaus von Büldesdorf beinahe als Weltreisender in Sachen der Verkündung seiner Lehren auf, denn in, wie er sich ausgedrückt zu haben scheint, in Deutschland, Frankreich und Spanien, so ein weiter Raum, will er gewirkt und dort viel Anhang gefunden haben, ehe er sich von Gott und seinen Heiligen, insbesondere den Heiligen Emmeram und Kaiser Heinrich, beschworen, nach Basel aufmachte zum Konzil, um gleichsam vom Mittelpunkt der Christenheit aus seiner Mission zum Durchbruch zu verhelfen. Dort ging es ihm freilich schlecht, man kerkerte ihn über Jahre hinaus ein, unterzog seine Lehren strenger Prüfung, fand sie höchst bedenklich, irrig und heretisch, suchte Nikolaus auf den Pfad des rechten Glaubens zurückzulenken und machte ihm, als das misslang, in einem kirchenpolitisch günstigen Moment den Prozess, um weltweit unter Beweis zu stellen, wie handlungsfähig das Konzil doch war. Nicht einmal der Prozess vor solchem Forum verhalf Nikolaus und seinen Lehren zu nennenswerter Publizität. Gerade drei Abschriften haben sich neben dem Original der Verurteilungssentenz erhalten. Dazu unterrichtet ein knapper deutschsprachiger Auszug in der freilich erst 1580 fertiggestellten und im Druck erschienenen Basler Chronik Christian Burstevens eine etwas breitere Öffentlichkeit. Die Verurteilungssentenz nimmt Bezug auf Formulierung des Verdammungsurteils, das die Konstanzer Konzilsväter über Johannes Hus gefällt hatten. Das ist aber auch schon der einzige Bezug, der sich zwischen beiden Fällen feststellen lässt. Johannes Hus wie Nikolaus von Buldesdorf wurden zwar gleichermaßen von einem Konzil verurteilt, aber in der Wirkung liegen zwischen beiden Akten Welten. Das gilt im Übrigen nicht nur für Nikolaus. Auch dem in Agonie befindlichen Konzil von Basel wird man damals wohl denselben Grad von Bedeutung oder eben eher Bedeutungslosigkeit zumessen dürfen, wie dem von ihm verurteilten Pseudopropheten und Ketzer. Wohl auch nur scheinbar anders stellt sich die Frage der Wirkung bei den Würzbergern. Jedem Fürsten, namentlich dem Herzog von Bayern, könnten sie widerstehen, sollen sie sich berühmt haben. Und zu ihrem Anhang soll sogar ein veritabler Bischof gezählt haben, möglicherweise der von Gurk, wenn ich die hier besonders enigmatischen Quellenzeugnisse richtig deute. Immerhin, bekannt zumindest war ihr Fall. Dafür sorgten sie selbst mit Briefen an die Universitäten Erfurt, Leipzig und Wien, ja sogar an den Kaiser. Und es sieht so aus, dass man sich in Erfurt sogar die Mühe einer schulgerechten Widerlegung ihrer Lehren gemacht hat, in Form einer Quaestio quod libertaria aus der Feder des gelehrten Augustiner Eremiten Johannes Dorsten, der des Glaubens war, den Spuren der Irrtümer Livins von Würzberg auch in Erfurt begegnet zu sein. Dass man ihre Lehren kennenlernte, dafür sorgte auch der päpstliche Legat Rudolf von Rüdesheim, dessen Mahnschreiben an seinen Regensburger Amtskollegen, doch gefälligst Schritte gegen die Würzberg-Brüder zu unternehmen, weit zirkuliert zu haben scheint. Er sieht indessen so aus, als habe er seine Erkenntnis über die Würzberger noch mit ganz anderem Material verquickt, sodass höchst wirre Vorstellungen von dieser Sekte in Umlauf gerieten und den Zeitgenossen nur eines klar zu sein schien: die große Gefahr, die vermeintlich von den Würzbergern ausging, die auf Verderb der ganzen Kirche zielten und denen adlige und einfache Leute in großer Zahl, ja ganze Städte und Länder, ich zitiere hier, bereits anhingen. Sucht man indessen nach Spuren konkreter unmittelbarer Wirkung, so wird man enttäuscht. Entpuppt sich der vom päpstlichen Legaten entfachte Wirbel als ein Produkt der allgemeinen Hussitenhysterie, wenn nicht gar als ein Stück bloßer Propaganda gegen den Ketzerkönig Podjebrad, in dessen Dunstkreis, wo denn sonst, derart der Kirche bedrohliche Umtriebe gedeihen könnte. Historische Wirkung würde ich allein dem chiliastischen Flügel der Taboriten zubilligen, doch darf man sich auch hier keine übertriebenen Vorstellungen machen. Als die Revolution in Tabor ihre Kinder fraß, fraß sie, wie man überliefert findet, 75 Personen von etwa 200, die Tabor hatten verlassen müssen. Das ist viel, aber mehr ist es nun auch wieder nicht. Und bei den innertaboritischen Richtungskämpfen ging es wohl auch nicht nur um Chiliasmen, wie uns die zeitgenössische Berichterstattung glauben machen will. Das Fazit der Wirkung chiliastischer Ideen und Ideenträger nach Zahl, Zeit und Raum kann nur lauten: insgesamt bescheiden. Der Chiliasmus bleibt in seiner geschichtlichen Erscheinung und Bedeutung diffus. Die Auftritte endzeitlicher Propheten sind sporadisch, bilden nirgends ein geschichtliches Kontinuum, die erfassten Räume mit Ausnahme Böhmens sind wenig greifbar und hinsichtlich des Anhangs, vor dem sich die einen entsetzten und dessen sich die anderen berühmten, kann man oft nicht einmal sicher sein, ob es sich da nicht bloß um maßlos aufgebauschte Gerüchte gehandelt hat. Nun, das Bild des Zusammenhanglosen, Vereinzelten und Verstreuten ändert sich, sobald man den Blick auf die Lehren lenkt und sich fragt, in welchen Schichten deren Träger und Propagatoren zu suchen sind. Zunächst zu den Lehren. Ich beginne mit Friedrich von Braunschweig, dem frühesten Beispiel. Er verkündete, die Endzeit stünde unmittelbar bevor. In 4 oder 4,5 Jahren werde der Antichrist zu predigen beginnen, mit dessen Erscheinen nach traditioneller Lehre ja der Anfang vom Ende der Welt anheben soll. Weniger traditionell und doch nicht Friedrichs Erfindung ist nun aber die Vorstellung vom dramaturgischen Ablauf der letzten Phase der Weltgeschichte. Die Tradition ließ den Antichrist eine Zeit lang wüten, mehr oder minder gebremst durch Kräfte wie den Endkaiser oder die wiederauferstandenen alttestamentlichen Propheten Elias und Henoch, wonach im Augenblick des höchsten antichristlichen Triumphes dessen Katastrophe kommen würde, wahlweise herbeigeführt durch den Erzengel Michael oder Christus selbst und einmündend in das Endgericht mit Auferstehung der Toten und Ablösung der irdischen Geschichte durch den Anbruch der Ewigkeit. Für die einen im Himmel und für die anderen in der Hölle. Anders Friedrich. Er unterschied eine erste Parousie Christi von einer zweiten. In der ersten werde der Antichrist beseitigt und finde eine Teilauferstehung statt, und zwar der Märtyrer und ihrer Mörder, die einen zur Glorie, die anderen zur Pein. Zugleich breche ein tausendjähriges Friedensreich auf Erden an, das unter dem Gesetz der Liebe und der Milde, das ist des Heiligen Geistes, stünde, also einer Lex Caritatis et Clementiae hoc est erit Lex Spiritus Sancti. Danach komme dann die zweite Wiederkunft Christi mit der allgemeinen Auferstehung bzw. dem allgemeinen Endgericht. So viel zum chiliastischen Endzeitschema Friedrichs, das natürlich schon in der Johannesapokalypse vorgebildet ist, dem aber erst Joachim von Fiore im Mittelalter erneut zur Aktualität verholfen hatte. Seit Joachim begegnet man wiederholt der Vorstellung von einem idealen Zwischenreich auf Erden, angesiedelt zwischen der trüben und ganz zum Katastrophalen sich entwickelnden Gegenwart und dem Zustand der Ewigkeit im Angesicht Gottes oder eben auch des Teufels. Dass diese Ära unter dem Gesetz des Heiligen Geistes stehen würde, ist gleichfalls auf Joachim von Fiore zurückzuführen, ja ist sogar, was ich hier nicht weiter auszuführen brauche, geradezu der Angelpunkt seiner Geschichtstheologie. Das Konzept Friedrichs von Braunschweig steht also in einer Tradition, die man zwar nicht als kirchlich approbiert bezeichnen kann, die aber zu Friedrichs Zeit gängige Münze war. Nicht ganz so alt, aber ebenfalls keine Erfindung Friedrichs, ist nun der Gedanke, dass, eingeleitet durch die Vernichtung des Antichrist, die neue, bessere Weltzeit, weil sie eigentlich noch Erdenzeit ist, nicht von Christus selbst, der schließlich weit weg vom Geschehen zu Rechten Gottes im Himmel thront, sondern von einer Art Stellvertreter Christi herbeigeführt und konkret gestaltet werden müsste. Dieser endzeitlichen Führergestalt, laut Friedrich eine humilis persona aus dem Franziskanerorden, sollen für die gesamte tausendjährige Zeitspanne der neuen Ära die Machtbefugnisse von Papst und Kaiser zukommen. Er wird von Friedrich als Reparator, Erneuerer, bezeichnet und als dessen Vorläufer, also eine Art Johannes der Täufer, fühlte sich Friedrich selbst. Zur Bezeichnung Reparator für die messiasgleiche Endzeitgestalt gibt es meines Wissens nur eine einzige Parallele, wo auch erstmals wieder im Mittelalter Chiliasmus im Wortverstand anzutreffen ist. Das ist das Werk des Franziskaner Spirituellen Jean Roquetaillade, der von 1349 bis wenigstens 1360 in Avignon im Kerker schmachtete und dort unter den Augen von Papst und Kardinälen seine vielgelesenen prophetischen Werke schrieb. Ein seltsames Geschick, sichtlich bedingt dadurch, dass seine Kerkermeister nicht recht wussten, wie sie ihr Opfer einzuordnen hatten. Als Verrückten, als Ketzer oder am Ende doch als das, was er zu sein vorgab, als einer, der zwar nicht geradezu als Prophet, aber doch per intelligentiam prophetarum seine Ideen verkündete. Die Lehren Friedrichs von Braunschweig sind folglich als Reflex auf das prophetische Werk seines Ordensgenossen Jean de Roquetaillade zu werten, bei dem er, ohne eines direkten Rückgriffs auf Joachim von Fiore zu bedürfen, im Übrigen auch das Schema einer doppelten Wiederkunft Christi und eines zweifachen Gerichts samt dazwischenliegender Friedenszeit finden konnte. Die kargen Angaben des Berichts über Friedrichs Verurteilung erlauben im Übrigen keine Aussagen darüber, ob er Jeans Lehren in allen Einzelheiten wiederholte oder sie schöpferisch weiterentwickelte. Man wird sodann die Bemerkung, Friedrich habe seine klerikalen Anhänger derart beeinflusst, dass sie ihre Bibeltexte veränderten und neu glossierten, dahingehend deuten können, dass es sich dabei vor allen Dingen um Applikationen der endzeitlichen Rolle Christi auf den Reparator als den neuen, Christusgleichen Messias handelte. Ist diese Deutung richtig, dann ließ auch das an Jean de Roquetaillade als Vorbild denken, in dessen Vademecum in Tribulatione sich derartige Deutungen zuhauf finden. Von solchen Uminterpretierungskünsten der traditionell auf Christus bezogenen eschatologischen Bibelaussagen hören wir nun ausdrücklich, auch in den beiden anderen Fällen, wo ein zu Friedrichs Konzept ziemlich gleichartiges Endzeitszenarium entworfen wurde, bei Nikolaus von Buldesdorf und bei den Wirsbergern. Nikolaus von Buldesdorf war kühner als Friedrich von Braunschweig. Er war überzeugt, selbst der endzeitliche Führer der kommenden Weltära zu sein, die bei ihm in deutlicherem joachitischen Anklang als bei Friedrich von Braunschweig als Septimum Saeculum hic in terra futurum bezeichnet wurde, unter dem dritten Testament stehend, zugeordnet dem Heiligen Geist, gleichgesetzt mit dem Liber Vitae, dem Buch des Lebens der Johannes Apokalypse, worin Christi Gesetz, Leben und Kreuz in größerer Vollkommenheit erneuert würden, als es die vier Evangelisten beschrieben hätten. Denn Christus habe das Evangelium nur gesät, vollenden aber werde es ein anderer, ein Engelshirte, ein Pastor Angelicus. Und der sei er selbst, Nikolaus von Buldesdorf. Über diesen Engelshirten nun und seine endzeitliche Aufgabe soll Nikolaus, obwohl bloßer Laie, eine Reihe vornehmlich exegetischer Werke geschrieben und verbreitet haben, als deren Titel Testimonia Spiritus Sancti in Prophetiis, Auslegungen über das Vaterunser im Psalter, die Apokalypse und pauschal andere Bücher des Alten und Neuen Testaments genannt werden. Den Titel ist unschwer zu entnehmen und eine Reihe von Zitaten oder Paraphrasen verdeutlichen es, dass Nikolaus exegetische Bemühungen in erster Linie darin bestanden, alle von der traditionellen Theologie für Christus als den Messias in Anspruch genommenen alt- und neutestamentlichen Aussagen auf den Pastor Angelicus umzudeuten, der also etwas wie ein alter Ego Christi auf Erden beschrieben wird, wobei die vieldeutigen Bezeichnungen, die auf ihn bezogen werden, wie Sohn Gottes, ja Gott, Filius Dei, Imodeus, Adoptivsohn Gottes, was nicht ganz dasselbe ist, Filius Dei, Adoptivus, oder in gewissem Kontrast dazu auch natürlicher Sohn Jesu Christi, Filius Naturalis Jesu Christi, nicht immer klar erkennen lassen, ob sich Nikolaus und seiner Funktion als Engelshirte mehr als Rivale oder als Kompagnon Christi fühlte. Deutlich ist nur eins, die offenkundige, systematische und detaillierte Ausgestaltung des Konzepts einer Friedensära, einer Sabbatzeit, die in eigentümlicher Weise Elemente des Erdenlebens mit jenen einer jenseitigen himmlischen Existenz vereinigte, modelliert nach dem Vorstellungsrahmen der Zeit und Welt nach dem jüngsten Gericht, die später zwar auch noch einmal kommen sollte, für die ideale Erdenzeit indessen eine in ihren Existenzbedingungen weitgehend analoge Vorstufe bildete. Wie sie aussehen sollte, wurde der Bibel entnommen, und zwar dem Buche Genesis. Das heißt, es wurde einfach Maß genommen an der Beschreibung des Lebens im Paradiese vor dem Sündenfall. Infolgedessen würden die Hauptcharakteristika der neuen Zeit sein, die Unsterblichkeit der Menschen, der Zustand der Unschuld, der Ehen zulässt wie zwischen Adam und Eva, ein Leben ohne Pein und Qual, ohne Tribulation ist. Viel konkreter wird die Beschreibung der künftigen Friedenszeit auf Erden leider nicht. Wohl aber führte die Modellierung der idealen Endzeit am Ausgangspunkt der Menschheitsgeschichte in Verbindung mit dem Drei-Stufen-Schemas Joachims von Fiore über die Korrespondenz Pastor Angelicus Christus hinaus zu einer weiteren Analogiebildung. Auch die Kirchengeschichte müsse wieder an ihren Ursprung zurückgelenkt werden. Und das hieß nicht etwa zur Urkirche der frühen Christen, sondern zur jüdischen. Das ist eine ganz erstaunliche Aussage, bedenkt man die Dämonisierung, die im Judenbild des ausgehenden Mittelalters eingetreten war. Um da nur einen Satz herauszugreifen, ich zitiere jetzt paraphrasierend Deutsch, durch den Pastor Angelicus, den die Juden den Messias nennen, aber nicht erkennen, werden sie, die Juden, von der Gefangenschaft befreit und ihm wie ihnen also dem Pastor Angelicus wie den Juden, wird die Herrschaft über die ganze Welt gegeben. Dabitur illi, una cum ipsis regnum totius mundi. Das entspricht ziemlich exakt einer bestimmten Auslegung der berühmten talmudischen Messias-Verheißung, dass der Unterschied zwischen dieser Welt und den Tagen des Messias in der Knechtschaft der Regierung liegen werde. Traditionell gedeutet als Aufhören der Fremdbestimmung des jüdischen Volkes, aber auch als Umkehrung der bestehenden Verhältnisse. Man könnte freilich auch an eine gleichsam positive Version des berühmten Klischees von den Weltherrschaftssehnsüchten der Juden denken. Fragt man nun nach den Ursprüngen einer solchen Vorstellung, wird man einmal auf die geläufige Tradition einer Bekehrung der Juden zum christlichen Glauben am Ende der Zeiten verwiesen, die aber nur verständlich macht, weshalb Juden im Szenarium einer Endzeit überhaupt einen Platz hatten. Etwas näher an Nikolaus heran führt schon die auch Friedrich von Braunschweig zugeschriebene Lehre von einer Restitution der Juden quo ad temporalia beim Anbruch der Endzeit. Aber dort war das gedacht in der Zeit, wenn der Antichrist seinen Auftritt haben sollte, wenn Friedrich von seinen Richtern richtig verstanden wurde. Und das wäre dann gerade als ein Zeichen für die Verkehrtheit der Welt und nicht für ihre Idealität zu deuten. Doch so erstaunlich, ja geradezu revolutionär im mittelalterlich-christlichen Verstand die Rolle der Juden und der Synagoge in der neuen Idealzeit bei Nikolaus von Bullesdorf angelegt erscheint, ist es doch die Frage, wie originell Nikolaus hier eigentlich ist. Denn in gleiche Richtung weist bereits eine Bemerkung in jenem Kultbuch der Franziskaner Spiritualen, so könnte man sagen, das unter dem Namen Joachims von Fiore in mehrfach überarbeiteter Gestalt unter dem Titel Super Jeremiam zirkulierte. In dessen ältester Schicht, die nach den, wie ich empfinde, bahnbrechenden Untersuchungen von Robert Moynihan von Joachim selbst verfasst sein könnte, heißt es an einer Stelle, wo von der Sabbatzeit nach dem sechsten Säkulum die Rede ist, puto ego, quod vita ipsa, ad huc non tam ad grecos, das ist retteat, ad grecos, das symbolisiert die Urkirche, quam ad judeos, ut inde cepit gratia, inde et laudabilius prosequatur. Also ich glaube, dass diese Lehren dann nicht so sehr eine Rückkehr zu den Griechen, sondern zu den Juden sein wird, damit, woher die Gnade ihren Anfang nahm, sie auch in höherer Form ihre Fortsetzung finden. Ich habe keinen Zweifel, dass hier der Ausgangspunkt von Nikolaus von Bullesdorf Vorstellung einer Rückführung der Heilsgeschichte an ihren jüdischen Ursprung am Ende der Zeiten zu suchen ist. Das heißt nicht unbedingt, dass Nikolaus den Jeremias-Kommentar las und von jener Stelle ausgehend seine Ideen entwickelte. Es steht vielmehr zu vermuten, dass uns hier nur Anfangs- und Endglied einer längeren Traditionskette vorliegt, deren Zwischenglieder wir noch nicht übersehen. Hier ist die Forschung noch voll im Fluss und dürfte noch manche Überraschung zutage fördern. Als Verbindungsglied zu erwarten, ist aber schon jetzt der noch immer nicht edierte Apokalypsen-Kommentar des Petrus Johannes Olivi. Dass Nikolaus von Bullesdorf ihn kannte, zeigt eine kuriose Übereinstimmung von Nikolaus' Verurteilungssentenz mit einer Passage dieses Werkes. Die Aussage nämlich, dass, jetzt paraphrasiere ich wieder, dass wie im 6. Weltzeitalter nach Verwerfung des fleischlichen Judaismus und der altgewordenen früheren Zeit eine neue Ordnung unter der neuen Führung Jesu Christi mit neuem Gesetz, Leben und Kreuz heraufkam, so werde im 7. Weltzeitalter nach Verwerfung der fleischlichen Christenkirche und altgewordenen früheren Welt eine neue Ordnung der neuen Führung, nämlich dem Engelshirten, heraufkommen, in der Christi Gesetz, Leben und Kreuz erneuert wird. Diese Aussage stammt fast Wort für Wort von Olivi. Dass sie heretisch ist, haben nicht erst Nikolaus Richter bemerkt, denn sie findet sich schon unter den 1326 verurteilten Olivi-Sätzen. Man wird dennoch nicht annehmen dürfen, dass erst auf diesem Umweg, etwa über einen entsprechenden inquisitorischen Fragebogen, dieser Satz in Nikolaus' Verdammungssentenz geriet. Denn Spuren weiterer verurteilter Olivi-Sätze lassen sich in Nikolaus' Lehren sonst nicht auffinden. Wohl aber verrät das ganze Vokabular vom Dritten Testament, vom Liber Vitae und so weiter, den Einfluss joachitischer Lehren auf Nikolaus, deren Wege aufzudecken noch Aufgabe der Forschung ist. Eine Aufgabe, deren Lösung ich selbst noch ein Stück weiterzubringen hoffe. Man braucht dabei durchaus nicht unbedingt direkt Vertrautheit mit Olivis Apokalypsen-Kommentar anzunehmen. Wir wissen viel mehr, und Robert Moynihans Untersuchungen haben dergleichen für die Zeit um 1300 bereits in situ nachgewiesen. Wir wissen bereits, dass Franziskaner Spiritualen auf ihren Wanderungen sich natürlich nicht an dickleibigen Büchern erbauten, wie Olivis Lektüre in Apokalypsen eines war, sondern dass sie handbüchleinartige Exzerptsammlungen nach Art der Mao-Bibeln jüngst vergangener Zeiten mit sich führten, in denen sie das Wichtigste aufgeschrieben fanden, was ihre großen Vordenker, Denker angeblich oder wirklich von sich gegeben haben. Solche, gleichsam Samizdat-Literatur aus dem Kreis der Franziskaner-Spiritualen des 14. Jahrhunderts systematisch zu erfassen, ist ein Desiderat der Forschung. Wir übersehen das noch nicht. Seine Erfüllung würde uns mit Sicherheit den Quellen für die eschatologische Welt eines Friedrich von Braunschweig und eines Nikolaus von Buldesdorf ein beträchtliches Stück näher bringen. Denn alle Spuren weisen auf die Franziskaner-Spiritualen und ihren Umkreis als die Trägerschichten der Ideen von einem Friedensreich auf Erden am Ende der Zeiten. Friedrich von Braunschweig war sicherlich selbst Franziskaner. Nikolaus von Buldesdorf zeigt allein schon durch die Verbindung seiner Lehre mit Olivis Apokalypsen-Kommentar die Herkunft seiner Ideen. Und auch bei den Würzbergern, denen wir uns nunmehr zuwenden wollen, waren Franziskaner mit im Spiel. Von dem Würzberger Brüderpaar war der im Kerker des Regensburger Bischofs zwischen 1467 und 69 verstorbene Livin, Laie, der Frau und Kinder hinterließ. Von ihm sind uns eine Reihe von Briefen überliefert, die zeigen, dass er selbst mit den ihm vorgeworfenen Häresien direkt nichts zu tun hatte, sondern dass er sich lediglich schützend vor seinen Bruder Janko stellte, der die eigentlich treibende Kraft gewesen zu sein scheint. Seine Gestalt ist rätselhaft. Weder kennt man sein Ende, er verschwindet seit 1466 einfach aus den Quellen, noch weiß man, welchen Standes er war, ob Laie oder Kleriker. Doch scheint es sicher, dass er enge Beziehungen zum Egerer Franziskaner von Wendt unterhielt, der in jener Zeit infolge der Einführung der Observanz manche Turbulenzen und Anfeindungen, insbesondere auf dem Kreis der Franziskaner Konventualen, durchzustehen hatte. Im Umkreis der Egerer Franziskaner hat Janko offenbar seine geistigen Anregungen empfangen, die ihn veranlassten, Schriften zu verfassen, die er dem für den Egerer Konvent zuständigen Provinzialmagister in Freiberg in Sachsen zur Approbation schickte. Dessen Urteil war freilich vernichtend. Der Provinzial drohte Janko einen Häresieprozess an, wenn er die in diesen Schriften enthaltenen Lehren weiterverkündete. Deren Grundschema ist dasselbe, wie wir es von Nikolaus von Buldesdorf und Friedrich von Braunschweig bereits kennen. Man stehe vor dem Anbruch einer neuen Zeit, auch hier das dritte und letzte Testament genannt, herbeigeführt von einem Adoptivsohn Gottes, Filius Dei Adoptivus, hier nun nicht Reparator oder Pastor Angelicus, sondern Unctus Salvatoris, Gesalbter des Heilands, genannt wird, in Analogie zum biblischen Christus Domini, dem Gesalbten des Herrn. Auch für ihn werden, wie für die Gestalten des Reparators und des Pastor Angelicus, alle Schriftworte in Anspruch genommen, die man gemeinhin auf Jesus Christus bezog. Auch ihm ging, wie bei Friedrich von Braunschweig, ein Johannes voran, für den sich der Würzberger Janko, das ist ja eine tschechische Koseform für Johannes, selbst gehalten haben soll. Der Unctus Salvatoris ist, wie der Pastor Angelicus des Nikolaus von Buldesdorf, der gute Hirte des Johannesevangeliums. Er wird ebenfalls anstelle des Kaisers regieren, nicht aber diesmal auch anstelle des Papstes. Denn dieser ist für die Würzberger niemand anders als der Antichrist selbst, der Klerus, dessen Membra, seine Glieder. In Konsequenz davon sind die durch solchen Klerus vermittelten Heilsgüter, wie zum Beispiel Ablässe ohne Wert, kirchliche Sanktionen wie die Exkommunikation ohne Verbindlichkeit, ist das Heil nur in der Direktbeziehung Gott-Mensch zu erwarten, bei der die Einhaltung äußerer, zum Beispiel liturgischer Formen, ersetzt wird durch inneres Empfinden. Das drückt sich etwa in der Forderung aus, nicht mit dem Munde, vocalita, zu beten, sondern im Geiste, mentalita. Die Klerusfeindlichkeit erstreckt sich auch auf die Theologie. Gefordert wird ein reiner Biblizismus, das Werk der Glossatoren, das heißt der gesamten kirchlichen Tradition, gilt als Ausdruck der Trunkenheit. Eventuelle exegetische Probleme wird der Unctus Salvatoris lösen, der die ihm voll zuteil gewordene Erkenntnis Gottes und der Geheimnisse der Trinität den Menschen weiterreichen wird. Erstaunlich der Satz, Gott habe den Unctus Salvatoris aufgerufen, dass er ihn selbst, die leidende Gottheit, befreie. Dahinter steht die Vorstellung, dass die Weltgeschichte in ihrer Sündhaftigkeit das Kreuz der Gottheit verkörpere, wie es sich im Kreuz Christi versinnbildlicht habe, und dass der Unctus Salvatoris mit der von ihm heraufgeführten neuen Zeit Gott von seinem Kreuz befreien werde. Ein Gedanke von erhabener Größe und Kühnheit, aber Mitte des 15. Jahrhunderts nicht mehr ganz neu. In ihm prägte in der Substanz anderthalb Jahrhunderte zuvor der so oft apostrophierte Führer der südfranzösischen Franziskaner Spirituanen, Petrus Johannes Olivier. Damit durfte klar sein, welchem geistigen Milieu nach auch die Würzberger Lehren zuzuordnen sind. Es wird darin aber auch deutlich, dass der Charakter der Versprengtheit, des Unzusammenhängenden im Auftreten der drei Heilslehrer, Philipp von Braunschweig, Nikolaus von Wolgersdorf und Janko von Würzberg, täuscht. Sie alle verkünden nicht nur Variationen derselben endzeitlichen Grundidee, das würde sie über Raum und Zeit hinweg nur in denselben geistesgeschichtlichen Zusammenhang stellen, sondern sie sind allesamt Exponenten ein und derselben Sozialgruppe, auf deren eigentümliches Lehrschrifttum markante Züge ihrer Doktrinen hinweisen. Man darf daher einen kontinuierlichen Fluss franziskanisch-spiritualistischer Diskussion auch in Deutschland spätestens seit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts postulieren, wahrscheinlich sogar früher, deren Themen nicht allein Kritik des Klerus und Radikalreform der Kirche waren, sondern die vor allem auch die zunehmende Ausgestaltung des von Joachim von Fiore herrührenden und von Petrus Johannes Olivi weiterentwickelten Konzepts eines endzeitlichen Friedensreichs auf Erden zum Inhalt hatten. In diesem Zusammenhang gehören nun auch trotz gravierender Unterschiede die Taboriten. Der Zusammenhang im Bereich der Ideen ist evident. Der chiliastische Zweig der Taboriten um Martin Huska drückt in fast wortgleichen Wendungen mit der Verdammungssentenz über Nikolaus von Buldesdorf die Erwartung einer doppelten Parousie Christi, eines auf die prima Resurrectio folgenden paradiesesgleichen Friedenszustandes am Ende der Zeiten aus, wo die Menschen in adamitischer Unschuld, sündelos, ohne Todesfurcht, ewig lebten, heirateten, Kinder zeugten, Letzteres ohne sündhaftes Lustgefühl, aber dafür sollte dann auch die Geburt ohne Schmerzen folgen. Kirchenkritik und apokalyptische Endzeiterwartung entsprechen dem traditionellen Schema. Auffallend ist die Übereinstimmung der Erwartung zwischen den Würzbergern und den Taboriten, dass Schutz vor den antichristlichen Verheerungen nur die Flucht bzw. Rückkehr der Gläubigen zu den Bergen bzw. Bergstätten verspreche. Der extreme, letztlich auf Wycliffe und Hus zurückgehende, wenn auch anders als die jegliche Tradition verwerfende Biblizismus der Würzberger, findet sich in gleich radikaler Ausprägung auch bei den Taboriten. Der Unterschied ist dennoch nicht zu übersehen. Bei den Taboriten findet sich keine Spur von dem Gedanken einer mit Jesus Christus konkurrierenden messianischen endzeitlichen Führerfigur, sei das nun ein Reparator, ein Pastor Angelicus oder ein Unctus Salvatoris oder noch etwas Viertes. Vor allem aber unterscheidet die Taboriten von den franziskanisch geprägten Endzeitpropheten der auf Gewaltsamkeit drängende Aktionismus. Die gnadenlose Brutalität ist bekannt, mit der die Taboriten als Gotteskämpfer, als Borgi Bojovnici, die vermeintlichen Gottesfeinde zu Tode bringen. Nichts dergleichen findet sich bei Friedrich von Braunschweig und bei Nikolaus von Wolgersdorf. Die Würzberger grenzen sich gegen die Anwendung von Gewalt sogar ausdrücklich an. Wie ist die Beziehung des chiliastischen Zweigs der Taboriten zu dem im franziskanischen spiritualen Milieu wurzelnden Endzeitglauben dann zu betreiben? Evident ist, dass das geistige Erstgeburtsrecht nicht bei den Favoriten liegen kann, obwohl der ein oder andere Einzugsdruck im Lehrgebäude eines Nikolaus von Buldesdorf und noch mehr bei den Wirsbergern die eigentümliche Prägung des favoritischen Chiasmus verrät und von dort her stammen könnte. Aber das Gesamtkonzept der Heraufkunft eines endzeitlichen Friedensreiches gleicht der Art, dem seit Jean de Roquetaillade und Friedrich von Braunschweig fassbaren Schema, dass man nicht annehmen kann, die Favoriten hätten sich dieses Konzept selbstständig in genuiner Weiterentwicklung ihres kirchenrevolutionären Ausgangspunktes erarbeitet. Es würde nicht der Ironie entbehren, wenn die vom Hussitismus generell und von den Favoriten mit besonderer Brutalität speziell verfolgten Bettelorden ihrer franziskanisch-spiritualistischen Spielart den Stoff für das radikalste Element der favoritischen Ideenwelt beigesteuert hätten. Aber ich sehe in der Tat keine Trägerschicht des Friedensreichsgedankens im hier untersuchten Raum außerhalb des franziskanischen Milieus, sodass man wohl mit dem Paradox wird rechnen müssen, dass die Opfer selbst geistig die Waffen schmiedeten, mit denen man sie physisch umgab. Die Forschung suchte die geistigen Ursprünge des chiliastischen Taboritentums freilich an anderer Stelle. Sie ließ sich vom Bericht des gemäßigt hussitischen Chronisten Lorenz von Jesova beeindrucken, der zu berichten wusste, aus der Picardie stammende, 1418 nach Prag gelangte religiöse Exulanten hätten den chiliastischen Zweig der Taboriten mit ihren verderblichen Lehren infiziert, mit denen sich gemäßigte Taboritenkreise um den Taboritenbischof Nikolaus von Pelchimov und vor allem um den Heerführer Jan Dzsiszkam überwarfen, wobei die Chiliasten aus Tabor vertrieben und von Dzsiszka am Ende vernichtet wurden. Der Chronist sagt ihnen nach, sie seien derart vom Wahnsinn geschlagen gewesen, dass sie, Männlein wie Weiblein, auf dem Wege nach dem Paradiese, nackt wie Adam und Eva, mitten im Winter durch die südböhmischen Wälder und Gebirge gestreift wären, wobei dann, wie es nicht ausbleiben kann, im Zustand vermeintlicher Unschuld die scheußlichste Unschuld. Die vom Chronisten angedeuteten pikanten Details ließen die Forschung in der näheren oder eher weiteren Heimat dieser Picarden forschen, wo es der Zufall wollte, dass 1411 in Brüssel Pierre Dailly in seiner Eigenschaft als der Brüssel zuständige Bischof von Cambrai einen Karmeliterpriester namens Willem von Hindernissen zum Widerruf freigeistig heretischer Lehren gezwungen hatte. Jener Priester, mehr noch ein Laie namens Petrus Cantoris, einer ergebenen Gemeinde von Homines Intelligentiae vermittelt. Die Gelehrten, die hier einen Zusammenhang herstellten, übersahen allerlei. Sie übersahen zum einen, dass Brüssel ein gutes Stück weg von der Picardie liegt, dass zum anderen Lorenz von Jesova eigentlich picardische Lehre lediglich die Auffassung vom bloß sinnbildlichen Charakter der eucharistischen Wandlung bezeichnete, sonst nichts. Und dass schließlich das Tertium-Komparation des freigeistigen und des taboritisch-picardischen Libertinismus nicht die historische Wirklichkeit, sondern allein die diffamatorische Fantasie gewesen ist. Dabei ist es bezeichnend, in welch schöner Eintracht die Ketzer verfolgende Kirche wie die Kirche verfolgenden Ketzer das Instrument der diffamierenden Klischeebildung bei der Auseinandersetzung mit Andersdenkenden propagandistisch zu handhaben muss. Das Fazit kann daher nur sein, picardisch, im Munde oder richtig einer Feder des kirchgläubigen Lorenz von Jesova ist ein Schimpfwort zur Etikettierung eucharistischer Gräuellehren, die der chiliastische Zweig der Taboriten entweder tatsächlich von der Prager Exulantengruppe der Picarden übernahm oder, was mir viel wahrscheinlicher ist, in konsequenter Weiterbildung wycliffscher Gedanken selbst entwickelt hatte. Das Wort Picarde stiftet bei Lorenz von Jesova also einen bloßen phänomenologischen, keinen historisch tatsächlichen Zusammenhang zwischen den aus ihrer flandrischen Heimat nach Prag Geflüchteten und den aus der Gemeinschaft Tabors ausgestoßenen. Fassen wir zusammen. Die im Deutschen Reich des späten Mittelalters begegnenden eschatologischen Heresien sind, für sich genommen, vereinzelt und ohne nennenswerte Wirkung und historische Bedeutung gewesen. In ihrer Gesamtheit entpuppten sie sich jedoch als verstreute Teile eines Puzzles, das sich geistesgeschichtlich den Wirkungen der eschatologischen Spekulation Joachim von Fiore und namentlich des Petrus Johannes Gesine zuordnen lässt, Und vom sozialen Umfeld her im spiritualistisch gefüllten franziskanischen Milieu anzusiedeln. So gesehen ist das vermeintlich Isolierte als Bruchstück eines größeren Zusammenhangs zu bewerten, als Teil einer religiösen Strömung, beheimatet im Franziskanerorden, geistig orientiert an Joachim und Bolivie und erfüllt von einer unruhigen, bisweilen in Fanatismus übergehenden Sehnsucht nach Untergang, der ein Übergang hätte sein sollen zu einer besseren Welt. Na. Con la lezione del professor Tachowski abbiamo avuto, per quanto concerne un ambito territoriale, un ambito di tempo e livelli di verifica, abbiamo avuto, dicevo, molto precisati, molto determinati sin dall'inizio, al fine di evitare equivoci circa la reale portata di tesi sul fine del mondo. Abbiamo avuto, dicevo, un esemplare, proprio al fine di metodo storico, per un ambito che almeno nella letteratura escatologica italiana non è così noto come probabilmente è un'altra storia. E abbiamo anche avuto la prova di una efficace continuità delle tesi che sono state più volte in questi giorni richiamate di Giacchino e di Pietro e Giovanni Olivi, ma una prova di come questa continuità fosse adattata a singole situazioni e fosse testimoniata su un piano ideologico da una rielaborazione, una frammentazione dei testi sia di Gioacchino sia soprattutto di Pietro di Giovanni Olivi. Questo mi pare piuttosto importante anche perché la conclusione generale che a me è parsa che si possa trarre da questa lezione e che in effetti ormai queste eresie escatologiche, che sono ormai precisamente indicate come eresie, nell'ambito perlomeno del regno teutonico, si prospettano come tese a immaginare un rivolgimento della situazione storica presente, ma non come immediatamente tese alla fine della storia. Questo regno della pace che si deve instaurare ha una sua efficacia concreta, reale, nella storia, prospetta quell'aspetto che all'inizio di queste questo convegno io mi permettevo di definire come l'alternativa positiva di ogni pensiero escatologico. Non c'è soltanto un aspetto risolutorio, finale, c'è anche una proposta concreta, una proposta tutta da vivere nella storia, in queste correnti escatologiche. L'averlo individuato in un ambiente politico, sociale, come ha fatto il professor Tachowski, e aver collegato questa individuazione alla particolare trasmissione di tesi tradizionali come quelli di Gioacchino, che con Giovanni Olivi mi pare un risultato di notevole importanza e tale da suscitare un notevole interesse. Questo mi permette di ringraziare a nome di tutti e per l'utilizzo. Die Mao-Bibel in einer sehr kleinen Form gehabt. Nicht wahr? Und also Taschenliteratur, Mao-Bibel-artige Literatur ist das nach meiner Kodexkenntnis nicht. Zum Beispiel der berühmte Codex Batlat 3822, der also als ein früher spiritualen Kodex mit Recht gilt, vom Ende des 13. spätestens Anfang des 14. Jahrhunderts abgeschlossener Kodex mit echten und unechten joachitischen Werken, also zweifellos aus spiritualen Kreisen. Das ist nun kein Prachtkodex, kein großer Kodex zum Aufbewahrung im Konvent und zum großen Lesen, aber es ist auch kein Taschenbuch. Ein Taschenbuch habe ich mal selbst, als ich anfing, mich mit mittelalterlichen Sachen zu beschäftigen, in die Hand gekriegt aus Madrid. Eine kleine Waldenser Bibel, die ich dann ediert habe, mit Bibelstellen, um die Katerer gut bekämpfen zu können. Das ist so Oktavformat, wie wir heute sagen, 10x16 cm oder so, während der Franziskaner-Kodex, von dem die Rede gewesen ist, doch immerhin so dieses Format hat, nicht wahr? Und ist also doch ein aufzubewahrender Format, keiner, den man so rumschleppt. Ja. Also an diesem Punkt, wie die Franziskaner-Spiritualen auf europäischer Ebene, was gesagt sein wird, vorstellbar sind, als eine Strömung, die in irgendeiner Weise Kontinuität begründen kann. Da tappe ich also doch noch sehr im Dunkeln. Ich will das gar nicht in Abrede stellen, dass es solche Sachen auch in Deutschland gegeben haben kann und vielleicht müsste. Aber die Existenzform ist etwas schwierig zu begreifen und ich neige immer noch dazu, abgesehen von dem schwierigen Problem der Taboriten, zu denken, dass diese drei Fälle, diese punktuellen Fälle, die natürlich also sozusagen ans Licht gehoben werden von der großen Reaktion dann der Großkirche, nicht wahr? Doch so eine Art Ausflippen, kann man das auf Italienisch verstehen, Ausflippen? Durchdrehen, was gebraucht man da? Ich war von einzelnen Laien, die in Kontakt mit so einer Strömung gekommen sind, nur zu verstehen ist. Wie sehen Sie das? Ja, um gleich mit dem letzten anzufangen, den berühmten Taschenbüchern. Das ist tatsächlich ja das Problem, das man versuchen sollte, und was ich auch als Desiderat deswegen bezeichnet habe, diese Art Literatur, auch gerade was Format und Transportierbarkeit der Bücher angeht, konkret zusammenzustellen. Ich habe mich da orientiert, eben auch an jenem Prozess, von dem ich vorhin eben gerade schon erzählte. Da sind eben diese beiden Franziskaner, befanden sich auf Pilgerreise und haben ihr Büchlein im Handgepäck mitgehabt. Und da hat man das dann auch gefunden. Also das schwebt mir vor, als eben etwas, was leicht zirkulieren kann. Erhalten ist es ja nicht, nicht? Wir haben nur die Auszüge, die das Prozessmaterial daraus wiedergibt. Das gibt dann für bestimmte Punkte einen Anhaltspunkt, mehr nicht. Aber derartige Sachen sollten kursiert haben. Das Zweite ist, ich bin auch eben nicht klüger, als dass ich einfach weiß, durch dieses, in Anführungszeichen, Martyrolog, dass es solche Leute auch in Deutschland gegeben haben muss. Wie sie organisatorisch existierten, wissen die Götter. Ich bin da keinen Schritt weiter als sie. Nur, es scheint in irgendeiner Weise eben der Fall gewesen zu sein. Und nun, auf das Letzte eingehen, sind das nun isolierte Fälle, oder lassen sich diese isolierten Fälle als Teile eines größeren Zusammenhangs begreifen? Das war das ganze Problem, das ich versuchte darzustellen. Mein methodischer Ansatz war, wenn ich hier sehe, dass bestimmte Grundgegebenheiten, bestimmte Grundvorstellungen besser gesagt, sich in diesen drei Fällen finden und ich in zweien sehen kann, dass Beziehungen zum Franziskanerorden konkret bestanden. Der eine war Franziskaner, der andere ist im Egerer Konvent, also stand in ganz klarem Zusammenhang. Und in allen drei Fällen markante Punkte ihres Lehrgerüstes sich eben bei dem gleichsam bei Kreisen wiederfinden, zu deren typischen Lehrpunkten dies eben auch gehört, und das sind eben die Franziskaner Spiritualen, dann bin ich eben hier geneigt, doch einen Zusammenhang herzustellen, der über das bloß Geistesgeschichtliche hinausgeht und hier eben auch dies als doch Repräsentanten einer Strömung aufzufassen und nicht bloß als gleichsam Sternschnuppen, die wie Kometen da plötzlich auftauchen. Es gibt so viel Verbindende, als dass ich hier an Isolation ernsthaft da noch glauben würde. Nicht, also das ist, wie tragfähig diese Argumente sind, müssen Sie diskutieren, müssen Sie für sich entscheiden. Mir erschien das tragfähig genug. Deswegen habe ich diese Frage dann positiv beantwortet. Su un punto specifico della discussione che è intervenuta tra il professor Francesco e il Kennedy, invertendo leggermente l'ordine di richiesta di parola, io posso dare la parola un attimo al professor. Perché deve, può. No, era per aggiungere alcuni elementi di fatto sul problema della circolazione di questi testi. Naturalmente per l'Italia, che io conosco, ma è lo stesso genere di testi. Questi testi girano in formati da tasca e numerosi, relativamente numerosi, perché bruciavano l'eretico con i libri, quindi non ne sono rimasti molti, numerosi esemplari sono rimasti. Io ne cito solo alcuni che possono essere significativi. L'unico manoscritto superstite della vita prima di Tommaso da Celano di notevole antichità è un libro da tasca, è un formato e contiene solo la prima vita di Tommaso da Celano. Lo stesso vale per quello veramente l'unico manoscritto superstite del Trattato dei Miracoli. Ma venendo ad una letteratura spirituale più specifica, i due manoscritti dei volgarizzamenti provenzali degli scritti di Pietro di Giovanni, di Frate Pietro di Giovanni, che sono conservati uno ad Assisi ed uno a Todi, sono entrambi piccoli manoscritti da tasca. Un altro esempio ancora, che ci riporta al martirologio di cui parlava il professor Paciowski, altro formato di tasca è quello straordinario manoscritto che ci ha conservato la storia di Fra Michele Minorita, il fraticello bruciato a Firenze alla fine del 300, e che è una passio, è una vera e propria passio, e come dimostrano le note manoscritte apposte su questo quaderno, destinata a circolare come tale per un circuito clandestino, non molto grande ma esistente. Ultima cosa, ma questi sono quelli che vi ricordo adesso, c'è un manoscritto attualmente conservato presso i Cappuccini di Foligno e è diventato a tal punto, è di fine 300 probabilmente, a tal punto libro da tasca da non essere, quindi libro clandestino, da non essere nemmeno più scritto seguendo il normale formato del libro, quale noi conosciamo il Taschenbuch, ma è addirittura trascritta questa raccolta di fonti francescane, non così caratterizzate in senso oliviano o gioacchinitico, su un bastardello notarile. E mi pare proprio l'indicazione di un filone clandestino che in questo caso addirittura va al di là dei consueti formati, e un bastardello notarile si infila anche nelle tasche dei nostri pantaloni. Su questo punto c'è, su questo punto specifico, tra coloro che mi hanno chiesto di intervenire, per esempio, forse no, vabbè, allora riprendiamo l'ordine. Wollte das eben nur bestätigen, was Herr Osconi gesagt hat. Ein einziges Beispiel in Erinnerung rufen, nämlich Petrarca. Petrarca besteigt den Mont Ventoux oder besteigt ihn nicht. Ich nehme an, er besteigt ihn sogar. er behauptet jedenfalls, er nimmt bei seinem Aufstieg zum Mont Ventoux ein kleines Taschenbüchlein von Augustins Confessionis, zieht das so auf dem Berg aus der Hosentasche und fängt an, laut daraus vorzulesen. Das Beispiel zeigt erstens, dass es sehr kleinformatige Bücher relativ großen inhaltlichen Umfang gibt, und zweitens, dass sie tatsächlich mit auf die Fußwanderung in der Hosentasche mit sich getragen worden sind. Ja, nachdem jetzt die Diskussion über diesen Punkt zu Ende gegangen ist, möchte ich nochmal zurückkommen auf dieses Problem der Juden auf der einen Seite, also als Vorbild, auf der anderen Seite ja Gegenstand heftigster Repressionen. Ja, eigentlich ist dieser Spannungsbogen zwischen Verachtung, Repression und Hochachtung doch immer da. Ich brauche doch bloß ins Missale reinzugucken. Da steht auf der einen Seite am Karfreitag Oremus pro perfidis Judeis, und diese perfidi Judei, das sind die, die auch im 14. Jahrhundert verfolgt werden. Und auf der anderen Seite ist das Opfer unseres Vaters Melchisedech und ist unser Vater Abraham. Und im Revier, das ist ja geradezu voll, beinahe mehr voll von alttestamentlichen als von neutestamentlichen Texten. Also diese Spannung ist eigentlich immer da. Und wenn man auf die alttestamentlichen Grundlagen zurückgehen will, dann hat man sie eigentlich immer mit sich herumgetragen. Man wird sich vielleicht etwas mehr bewusst, dass das Christentum auf dem Alten Testament beruht. Und ist sich vielleicht auf der anderen Seite mehr bewusst, dass die heutigen Juden, die damals lebenden Juden, eben die Perfidi waren, die vom Alten Testament abgefallen waren, und dass jetzt die neuen Christen der Gegenwart die wahren Juden sind. Ich glaube also, hier ist, muss man etwas vorsichtig sein und soziale Unterschiede und eigentlich theologische Grundauffassungen auseinanderhalten. Ja, es sind hier dazu noch Beiträge. Ja, ich kann gleich dazu Stellung nehmen, aber sind dazu keine direkten, sonst sammle ich direkt. Herr Heil? Ich denke, die Auffassung klingt plausibel. Mal abgesehen davon, dass Melchisedek kein Jude ist, sondern angetroffen wird als Nicht-Jude. Das ist der erste Priester, ist kein Jude, das muss man in der christlichen Interpretation spielt das eine sehr große Rolle. Aber ich denke, das Argument wäre plausibel, wenn hier aber nicht der Begriff der Synagoge stünde. Wenn es das Verus Israel wäre, dann mit Sicherheit, dann wäre diese Interpretation des historischen Judentums, das geendet hat mit Christus, sehr plausibel. Steht da aber Synagoge, dann meint es konkret das Judentum auch des 14. Jahrhunderts, so wie es im Abseits lebt. Und dann ist es nicht nur eine theologische Deutung, sondern es ist eine aktuelle. Ja, also ich kann das gleich präzisieren. Der Satz laut Candelabrum ret ibit ad synagogam. Und das macht tatsächlich den wesentlichen Unterschied aus. Im Übrigen reflektiert also in diesem Fall wohl Nikolaus von Bulbisdorf, wo immer er das her hat, es gibt noch eine andere erstaunliche Aussage, wie denn nun eigentlich mit den Juden zu verfahren sei. Und er kommt zu einer merkwürdigen Gleichstellung. Er sagt, so wie die Benediktiner ihre Regel hätten und die Franziskaner ihre Regel, so könnte man sich doch auch vorstellen, dass in dieser, ja, irgendwie die Juden in dieser neuen Zeit irgendwie auch nach ihrer Regel lebten, und das sei das Alte Testament. Das ist nun nicht, dass die Gesamtwelt gleichsam, das ist ein ganz anderer Gedanke, aber diese Möglichkeit wird offensichtlich reflektiert, wie man es mit den Juden der eigenen Zeit halten könnte, dass sie existierten. Nicht? Und das ist nun ein Gedanke, dass die Schwierigkeit haben wir ja nun gerade im späten Mittelalter, dass es den Juden sehr schlecht geht. Da sind die Zwangsdisputationen. Man versucht, der Bekehrungsdruck ist außerordentlich groß. Einerseits, andererseits der Grad der Verachtung für jüdische Existenz kaum mehr zu übertreffen. Und es ist also in meinen Augen ein schieres Wunder, dass also diese ehemals, diese augustinische und paulinische Konzeption, dass Juden als Juden erhalten bleiben, überhaupt das Mittelalter überstanden hat. Nicht? Ich meine, es gibt immer wieder die Stimmen, die das ins Gedächtnis rufen. Und ich bin auch überzeugt, dass hier die Kirche als solche überhaupt die Juden hat überleben lassen. Aber es war im Mittelalter sehr schwierig geworden. Also ich, da würde ich Herrn Südow nicht ganz folgen können. Wir waren aber aus dem Es ist im Grunde genommen gar kein sehr aktueller Beitrag mehr. Ich wollte nur zu diesem Problem noch eine weitere Quelle in Erinnerung rufen, die ich leider nicht mehr ganz so gut in Erinnerung habe, wie man sollte. Denn Liber Figurarum, eine der letzten Figuren, enthält in drei den Preisen, die zunehmend choral ausgeziert sind, die Vereinigung der Kirchen. Und da spielen die Juden, soweit ich mich erinnere, die Rolle der Gleichberechtigten mit dann vereinigt werden. Denn. Aber den Text habe ich leider nicht mehr in Erinnerung. Wie ist es noch genauer? Also, man sollte dieses vielleicht dann nochmal wieder dazu betrachten. Ja, gerade im Zusammenhang mit dem, was er selber gesagt hat, nicht ob Joachim dies etwa gewesen sein könnte oder nicht. Ich meine, der Ausgangspunkt, darauf kommt es mir an, dieser Tradition, dieses Huto-Quod eben hier, dass die Gnade zu den Juden zurückgeht, ist der Super Jeremia im Kommentar, wo immer man ihn nun konkret dort ansiedeln kann. Und dies die relativ älteste Schicht. Ne? Se lei consente, non devo parlare di ebrei. No, va bene, allora prendi lei questo qui. L'argomento degli ebrei. Adesso parlo italiano per un attimo, perché nel mio italiano tedesco anche i tedeschi capiscono, poi per dare un po' di riscatto agli italiani, un po' di pausa escatologica. È connesso il problema dell'autenticità, o chi è stato l'autore delle figure Liber Figurarum, con quella questione della reinterpretazione in senso comunque diverso da come Gioacchino si è espresso prima circa gli ebrei. La conversione è sempre proiettata nel futuro, anzi diventa più urgente e si rivolge verso di loro, non parla più di perfidia, ma è tempo, convertitevi, questo è il senso del comprendete la scrittura finalmente, questo è il senso del contra iudeus, questo è diverso dall'idea di un ritorno all'origine ebraica, quindi lì c'è una differenza notevole, comunque sia il rapporto di questa idea nella prima versione del Super Geremia con la tavola 12 del Liber Figurarum. E se mi è consentito vorrei far tornare il mio discorso ancora una volta sull'autore del tardo medioevo in questo rapporto, comunque questo è molto evidente che è stato Lutero col suo noto anti-giudaismo, che è una linea costante dal Lutero riformista cattolico dei primi corsi. Gli nemici Crucis Christi, gli ebrei, sono, diciamo, i prototipi della superstizione, della ipocrisia, della falsa umiltà che riflette se stessa come umiltà degli osservanti. negli ordini religiosi. Questa sindrome di falso cristianesimo, superbia, Eigengerechtigkeit, Selbstgerechtigkeit. Ma prende lo spunto ermeneuticamente dall'esperienza nel presente. E poi i farisei giudei vengono considerati come prototipi di questo atteggiamento sbagliato. Mentre c'è l'altra linea, che i giudei hanno avuto la promessa e ci sono stati nell'Antico Testamento i veri ebrei spirituali che attendevano il Cristo sempre più con sempre crescente urgenza, come una sposa che vuole avere lo sposo che deve venire, e gli altri farisei che poi si sono rifiutati di accoglierlo. E poi noi abbiamo la linea famosa, l'ultimo Lutero negli ultimi anni, che in cui la visione escatologica pure del mondo si è fatta sempre più nera, più scura, per la controffensiva di tutto quello che cercava di distinguere questo nuovo evangelo escatologico di un nuovo mondo buono come creato. Dunque le durissime parole brutte contro il papato, contro gli ebrei, contro i turchi e altri, anche contro i nemici all'interno del movimento evangelico. Questa è una cosa, però teologicamente, non nelle espressioni, nella durezza, asprezza delle espressioni, ma teologicamente questo atteggiamento dell'ultimo Lutero è tutto in linea col suo pensiero dall'inizio, che si inserisce nella linea del rinforzato giudaismo teologico degli esegeti del tardo medioevo. Forse è uno dei più neri di questi, però è in quella linea, senza avere esperienza personale di ebrei. Non li conosceva quando era giovane. Questa è tutta tradizione teologica, monastica. Lo deve aver imparato nel convento di Erfurt. E poi c'è l'eccezione, questo famoso breve scritto appello ai giudei di convertirsi. Speranza che finalmente l'Evangelo nella sua autenticità è apparso attraverso le nuvole del papato, dell'anticristo, di tutto questo, allora non c'è più motivo della loro Verstockung. Questa è una breve speranza, poi ritorna all'idea che prevale in lui. Anche lì abbiamo questa dialettica molto caratteristica e tutta permeata da escatologismo. No, è una, volevo ricordare appunto anche quanto ha detto adesso il professore, una posizione che è molto interessante proprio sulla fine del 400 ed è quella di Ficino sulla questione ebraica. Ficino pubblica il suo primo libro, è il De Christiana Religione, che è un testo molto singolare, perché nella prima parte è l'enunciazione di questo cristianesimo spiritualistico, ovvero fondato sull'idea della funzione cosmica di Cristo, no? Sulla fondamentale importanza dell'incarnazione, quindi della umanità di Cristo, insomma un testo che poi ha avuto tanti sviluppi. La seconda parte è tutta di polemica antiebraica, ma è una singolare polemica, perché è intanto un testo che non ha nessuna originalità, perché sono pezzi presi da Paolo di Burgos e da Niccolò di Lias. Però la sua idea fondamentale, si capisce molto bene da come è proprio strutturato il testo, è la contrapposizione all'ebraismo attuale, proprio nella prospettiva della necessità della conversione, che poi è un tema ricorrente, non ci può essere insomma conclusione finale senza la conversione degli ebrei, del profetismo ebraico, cioè si contrappongono, è un vecchio uso anche della, naturalmente della controversia, ma è sempre la contrapposizione del profetismo ebraico che è visto in fondo in linea col Cristo, perché Cristo è soprattutto anche un profeta, l'ultimo anno profeta, con il giudaismo attuale e la necessità che il giudaismo torni in sostanza a se stesso, ma torni attraverso un ritorno evidentemente al profetismo, quindi cioè al spirito più profondo dell'ebraismo, che è poi quello di cui insomma Cristo stesso in qualche modo partecipa, e questo nella prospettiva appunto di questo cristianesimo senza gerarchie, insomma senza in fondo neanche istituzionalizzazione, come si dice. Grazie. Ja, da kann man eigentlich wenig antworten, sondern höchstens noch das ein oder andere vielleicht hinzufügen. Man muss tatsächlich ja sehr deutlich sehen, dass, oder sagen wir mal, das Verhältnis der Juden, der gegenwärtig lebenden Juden, zu den etwa den Propheten des Alten Testaments, also den Gestalten, die auf Christus zuführten, da ändert sich die Attitüde der Christenheit eigentlich im Laufe des Mittelalters ganz beträchtlich. Hat man noch etwa, um das nur an einer Bildfolge zu zeigen, die Augsburger, also es gibt in Augsburg im Dom, im Obergarten eine Fenstergalerie mit den Propheten, diese Propheten tragen die charakteristischen Spitzhütchen der Juden. Das Prophetenbild seit dem 13. Jahrhundert verzichtet auf dieses Attribut. Das heißt, Juden, man empfindet es zunehmend als degutant, dass etwa Christus ein Jude gewesen ist. Ich habe da vor kurzem sogar einen Ausspruch gelesen, der mich also sehr erstaunte, dass das als Frechheit bezeichnet wurde, als geradezu Blasphemie und heretisch Christus als Juden zu bezeichnen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber es kennzeichnet diesen Wandel der Auffassung, dass hier die lebendigen Juden nicht mehr gleichsam nur die steingewordenen Nachfahren der Propheten sind, sondern eine etwas andere Rasse. Und ich möchte noch einen, ja, wie weit das gehen kann, hinweisen, schon im 12. Jahrhundert Petrus Venerabilis hat ja ein guter Jude, oder ein Jude, mit dem man leben kann, ist eigentlich immer nur einer, der zur Konversion bereit ist. Sonst, so drückt das Petrus Venerabilis ausdrücklich aus und reflektiert es, ist er gar kein Mensch. Nicht? Er sagt, ich frage mich, ist der Jude ein Mensch? Und er sagt, nein, er ist hartnäckig, er hört nicht auf Gott, er hört nicht auf die Ratio. Ihm hat das ein Herz noch von Stein, dies, solange das ein Herz von Stein ist, macht ihn unfähig zur Konversion. Man muss also eine Wesenswandlung durchmachen, bis überhaupt man als Jude fähig ist, Christus zu erkennen. Das heißt also, die Welten sind so krass geschieden zwischen dem gegenwärtigen Juden und dem, ja, den die Theologie dann am Anfang der Zeiten und am Ende der Zeiten erwartet, dass dazwischen eigentlich gar keine Brücke mehr existiert. Und dieses Konzept der Dämonisierung des Juden ist ein spätmittelalterliches Konzept, wobei ich das Spätmittelalter cum granusalis nehmen möchte, das fängt eben so im 11., 12., 13. Jahrhundert an und nimmt zu. Im 13. Jahrhundert haben wir dann eigentlich einen Höhepunkt, der kaum mehr zu überbieten ist. Baldi. Dunque, io volevo che il professor Paciowski, se è possibile, approfondisse un po' il discorso, se ci sono le fonti, sull'immagine che hanno i fratelli Wiersberg dell'Anticristo. Also welches Bild die Wiersberg-Brüder vom Antichrist haben? Da müsste ich nachdenken. Ach so, die Quellen dieses Bildes. Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich habe ja nur einzelne, ich müsste da, also die Quellen, meinen Sie, wo, wird, welche, welche, wie die Zeugnisse sind, woraus wir über die Würzberger etwas wissen oder wo die Würzberger ihre Weisheit herhaben, ihr Wissen herhaben. Dunque, ripeto la domanda, non mi sono espresso bene, probabilmente. Ja. Dunque, allora, se ho ben capito, i fratelli Würzberg identificano il papato con l'anticristo e il clero con il membra anticristo. Okay, ecco, io volevo che fosse un pochino chiarito, cioè chiarito, chiaro è chiaro, ma fosse approfondito il discorso su... Ja, ich, das lässt sich natürlich nicht philologisch belegen, sondern nur von dem Typus. Hier bin ich ziemlich sicher, dass sie das von den Hussiten haben. Oder dass das die, ich meine, da muss man sich klar darüber sein, sie lebten in Eger. Das ist nun ein Gebiet, das zu Böhmen gehört, das die engste Nachbarschaft zum Hussitismus gegeben. Und der Antiklerikalismus und der Antipapalismus des Hussitentums ist eine so starke Tatsache, dass ich hier gar nicht mehr weiter überlegen würde. Das müssen Sie direkt aus diesem Traditionsstrom haben. Ich meine, das ist älter, der Antipapalismus. Sie hätten auch auf Wycliffe zurückgreifen können, eventuell. Oder es gibt eine antiklerikale Strömung ja durchaus auch im 14. Jahrhundert, die vorhussitisch ist. Also denken Sie nur an diesen Papstprophetienzyklus. Es wäre auch diese Anbindung denkbar, aber die geografische Nähe legt es mir eigentlich als zweifelsfrei nahe. Dies muss vom Hussitismus herkommen. Danke. Moltgrat. Walsh. Nachdem wir jetzt wieder bei den Würzberger sind, wäre vielleicht die Zeit, um auf die Frage von Frau Böhringer zurückzukommen hinsichtlich die Trägerschichten. Herr Selge hat kurz die Observanz erwähnt und gerade im Hinblick auf die Würzberger wäre dies eine mögliche Informationsquelle zumindest. Denn im Franziskanerorden, vor allem nach den martinianischen Konstitutionen von 1430, herrschte eine weitgehende Zufriedenheit im deutschen und deutschsprachigen Ordensprovinzen, sagen wir das eher, mit der herkömmlichen Fassung. Hier drängt im böhmisch-mährischen Bereich eine nicht organisierte Observanzbewegung und sie drängt sich in einer Form, wo sie etwa als ein radikaler Zurück zum urfranziskanischen Geist sich darstellt. Und in dieser noch nicht institutionalisierten Bewegung der Observanz ist Olivi fast wie ein Text der Urkanon. Hier ist vielleicht eine Möglichkeit, sowie die Bilder dieser Antichrist-Phänomene, die Endzeit-Erwartungsvorstellungen, die in den, ich sehe Herrn Mietkes strengen Blick, ich muss die Spiritualen in Anführungszeichen direkt geben, hier ist vielleicht eine mögliche Querverbindung. Gerade in dieser noch nicht institutionalisierten, etwas radikal auswuchernden Observanzbewegung, die irgendwie sich als eine Alternativ zu etablierten deutschen Franziskanertum versteht. Ja, das ist, empfinde ich als äußerst hilfreich, denn ich sagte schon, Janko von Würzberg stand in Verbindung zum Egerer Konvent und der Egerer Konvent hat sich zu dieser Observanz angeschlossen und es gab furchtbaren Ärger. Das ist also sehr plausibel. Ja, ja. Nur eine ganz kleine Frage, die wieder mein spätmittelalterliches Nichtwissen und Unwissen bloßlegen soll. Aber faszinierend fand ich, wie Sie die eindeutig heretischen Zeugnisse durch die Gemeinsamkeit ihrer Merkmale auf eine soziale Trägerschicht mit entsprechenden Merkmalen zurückgeführt haben. Das Problem, das ich herausstellte, war, dass diese Trägerschicht offenbar auch klein und versteckt ist. Die Frage, die sich daran anschließt und diese Trägerschicht ja zugleich auch weitgehend heretisiert ist, die Frage, die sich daran anschließt, ist, hat man für das 15. Jahrhundert mit einer ausgedehnten, untergründigen, spiritualistischen Strömung zu rechnen, die an den verschiedensten Stellen, in den verschiedensten Formen hoch kommt. Gehört in diese Strömung das hinein, was Will-Erich Peukert als das apokalyptische Säkulum zusammenzufassen versucht hat? Sehr schwierig. Ich muss ehrlich gestehen, darüber habe ich mir furchtbar wenig Gedanken gemacht bisher. Ich habe versucht, die Fälle eben, wo mir derartiges begegnete, hier tatsächlich vorzustellen. Und das ist zugleich eine Begrenzung. Ich kenne nicht sehr viel mehr und ich... Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite haben wir Formen, die nun nicht als förmlich heretisch qualifiziert wurden. Man kann ein solches Moment zum Beispiel in der schon von mir erwähnten Reformatio Sigismundi sehen. So etwas steckt auch ein bisschen natürlich im oberrheinischen Revolutionär drin. Das sind Züge, wo man also nicht sagen kann, also erstens mal nicht heretisch, aber wo eine irgendwo eine Art fieberhafte Spannung können Sie da herauslesen, ohne weiteres. Also das Phänomen ist verbreiteter, aber ich könnte es Ihnen jetzt nicht an den Fingern einer oder mehrerer Hände herzählen. Ja, was heretisch ist, kann man nur via Fakti entscheiden in der Zeit. Das würde ich einmal ganz klar sagen. Gut, was ich meine, verurteilt ist das, das eben, das wollte ich damit festgestellt haben. Nicht, wenn Sie einen Heresiebegriff nehmen, ja. Der eben allein daher definiert ist, dass es ein verurteilter und eventuell verbannter Heretiker, ja. Der ist Heretiker, alle anderen sind als rechtgläubig zu imputieren, dann ist das natürlich richtig. Nicht? Aber also der oberrheinische Revolutionär hatte ja gar keine Verbreitung, ist eine einzige Handschrift. Vielleicht ist es das Original, wir wissen es nicht, aber es könnte ja sein. Der ist sozusagen nicht zur Erkenntnis der Großkirche gelangt. Aber das war nicht der Punkt, an den ich mich gemeldet hatte, sondern ich wollte auf die Frage von Herrn Selge noch einmal eingehen, nach der Existenzform dieser franziskanischen Strömung. Ich glaube, dass Frau Walsh nun in der Tat einen sehr wichtigen Hinweis gegeben hat. Und die Frage von Herrn Fried zeigt, dass also doch Missverständnisse möglich sind über das, was spirituale Strömungen oder spirituale Gruppen sein können. Es schon im 13. Jahrhundert und auch im 14. Jahrhundert ist im Franziskanerorden ständig die Möglichkeit, dass sich sozusagen an dem Zunder entzündet, die Idee, man müsse wieder zu Franziskus zurückkehren. Und jede observante Richtung kann entweder, wie Frau Walsh ja sehr schön gesagt hat, zufrieden sein mit dem, was institutionell erreicht ist, mit den Vikaren und den Sonderformen der Organisation, oder es kann sich in dieser observanten Richtung das Ungenügen an dem sich abfinden mit der Welt, so wie sie ist, melden. Und dann kann eben dann auf Traditionen zurückgegriffen werden. Also ich würde sagen, spirituale Richtungen, das ist, wenn ich nun nochmal Herrn Paczowski zitieren darf, mit seiner Aufnahme phänomenologischer Bemerkungen aus der Studentenbewegung, nicht? Das sind Sympathisanten. Nicht? Die können sich aktualisieren zu Gruppen, die dann auch als Gruppen greifbar werden, aber sie können auch latent bleiben. Und insofern darf man sich nicht vorstellen, dass eine spirituale Bewegung sich von Anfang bis Ende mal größer und mal weniger groß zeigt, sondern es ist eher eine Potentialität, die sich eben hin und wieder manifestiert und dann auch in anderen Zeiten eben nur literarisch durch die Weitergabe von Texttraditionen sich fortsetzt, nicht? Also so wäre jedenfalls mein Bild. Und ich glaube, dass Frau Walsh völlig recht hat, dass wir also hier die konkrete soziale Gruppe, die als überhaupt in Frage kommt, als Träger, die Herr Paczowski suchte, wenn überhaupt dann eher die Observanten sind, weil eben, wie gesagt, der Begriff der Spiritualen ist höchst dubios. Das war. Ja, man sollte in den Anführungszeichen setzen. No. Lambertini. Lambertini, una piccola richiesta di approfondimento sulla figura del Reparator come Papa ed Imperator nello stesso tempo. Se c'è la possibilità di vedere una speciale concezione ecclesiologica dietro a questa idea di un Reparator, Papa ed Imperatore insieme. Ja, nun, dieses Konzept von des Reparators findet sich, wie gesagt, bei Jean de Roquetaillade erstmals ausgeführt. Und ich erkläre es eigentlich ganz simpel. Sie können das hier eben einfach die Machtfülle von Papst und Kaiser in einer endzeitlichen Führungsgestalt zusammenfallen. Nicht, man könnte sich das in früherer Zeit auch vorstellen, wenn das ein Papalist wäre, dann würde er sagen, Papa ist Imperator. Wenn man spätere Zeiten denkt, oder sagen wir mal an die Umgebung Ockhams, dann könnte man das auch umdrehen und sagen, Imperator ist Papa. Und, oder, das nicht ganz? Ja, also ich... Gut, ich will das nicht auf Ockham sagen, aber die Vorstellung, dass hier der Papst, der Kaiser gleichsam päpstliche Amtsmöglichkeiten hat, das ist mir dann aus der Zeit Wycliffes nicht mehr ganz ungeläufig. Und nicht, also der Grundidee ist ganz simpel, dass hier die weltliche Machtfülle und die geistliche Machtfülle zusammenkommen in dieser endzeitlichen Führungsgestalt, sodass also gleichsam die volle Gewalt Christus, die verteilt ist auf den Vicarius Spiritualis hier und den Vicarius Secularis dort, wieder vereint ist. Es ist ganz einfach, wenn Sie so wollen, in diesen Begriff aufgesplittertes Stellvertretermodell Christi. Nicht sonst. Imperator Virus Papa, nicht? Wenn nach dem Modell, nach dem ekklesiologischen Modell gefragt wird, das hinter Rubens Cissa und seinen Vorstellungen steht, die ja hier das Vorbild sind, dann würde ich sagen, das ist Bonifaz der Achte, nicht? Ganz, ganz deutlich. Und die Franziskaner haben ja durchaus dieses Modell vertreten. Es ist erinnert worden auch an Petrus Johannes Olivi mit seiner Questione de Infallibilitate vor einigen Tagen. Und das war durchaus präsent. Und ich würde vermuten, dass Rubens Cissa hier mit dem bonifazianischen Modell identifiziert werden müsste, also dass die ganzen späteren Diskussionen gar nicht mehr in Frage kommen. Die Zeit spricht ja auch dafür, Ludwig der Bayer gilt ja nicht etwa als Imperator, sondern eben als Bavarus, nicht? Daher der Name Osterhase, nicht? Also das ist ja kein Imperator. Und die Avignonesische Kurie, die da diesen Rubens Cissa inhaftiert und sozusagen ständig eifrig guckt, was kommt von dem Schreibtisch für ein neues Vatizinium, das wird verbreitet und der Mann wird weiterhin in Haft gehalten. Und Rubens Cissa musste sich von dieser Vorstellung keineswegs distanzieren, nicht? Das war nicht nötig. Der Papst ist der wahre Kaiser, das ist nicht etwa verspätet, sondern das ist durchaus aktuell im Avignon der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Also da sehe ich keine Schwierigkeiten, den unmittelbar daraus abzuleiten. Ja, das würde ich vom Prinzip her auch nicht sehen, denn ich meine, das liegt ja nun gerade in dem Gedanken der Plenitude Potestatis drin. Aber ich würde hier das in diesem Fall doch nicht ganz akzeptieren, zumal Nikolaus von Buldesdorf dies auch hat, also dass die Gewaltfülle von Papst und Kaiser in dieser Gestalt zusammenkommt. Es ist ein schon nebeneinander stehen. Ich meine, bei Bonifaz haben Sie, der Papst hat den Kaiser auch in der Westentasche und nicht umgekehrt. Das Umgekehrte ginge nicht. Aber es ist ganz viel schlichter. Ich würde einfach sehen, man war sich im Mittelalter bewusst, es gibt zwei Potenzen in der Welt, eine kaiserliche und eine päpstliche, und hier in dieser Gestalt kommt halt beides schlicht zusammen. Das muss nur nicht ein Überpapst sein, es muss auch nicht ein Überkaiser sein, wie das Marsilius eher entwickelt hätte, aber, sondern ganz einfach eben ein echter Stellvertreter Christi, der also auf Erden das tut, wovon man weiß, dass es Christus den schlicht vertritt. Ja. Naja, schon damit ein bisschen anderen Akzent. Nicht nur die materielle Gewalt, die ist identisch, nicht? Bene, io non ho avuto altre richieste di interventi, che sono stati molto numerosi, molto precisi, molto interessanti, e come io avevo auspicato, subito individuati. Quindi anche di questo io sono molto contento, ringrazio gli intervenuti, ringrazio ancora il professor Paciovski per tutto quello che ci ha detto durante la lezione e nelle risposte. Vi ricordo che questo pomeriggio riprendiamo alle 3 i lavori per ascoltare la lezione del professor Lusconi. Grazie. Dankeschön.